Und als Musa zu seinem Volk sagte, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als er euch vor den Leuten Pharaons rettete, die euch eine böse Qual auferlegten, eure Söhne abschlachteten und nur eure Frauen am Leben ließen. Seht, darin war für euch eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn.